ist halt Adam. Caro kennt den Kumpel, den Partner von ihrem Bruder nicht, aber sie macht sich so ihre Gedanken und sie beobachtet. Als sie Leo beobachtet, wie er so in seinem Essen herumstochert, denkt sie, jetzt ist es rum. Der Typ von der Disziplinardienststelle hat ihren Bruder doch wirklich rausgeschmissen bekommen, weil der sich geweigert hat, auf jemanden zu schießen. Sie will schon in eine großschwesterliche Tirade verfallen über alte weiße Männer, als Leo endlich etwas sagt. Adam ist wieder da. Für einen Moment ist Caro verwirrt. Wer? Und dann fällt es ihr schlagartig wieder ein und sie fragt sich, warum sie nicht gleich darauf gekommen ist. Sie hat Leo schließlich schon einmal mit diesem ganz speziellen Ausdruck auf seinem Gesicht gesehen. Nur einmal. Und das war, als Adam nicht mehr zur Schule kam. Damals, nach dem Brand in der Garage. Sofort schießen Caro 100 weitere Sachen durch den Kopf. Viele Dinge davon wollte sie schon vor 15, ach, vor 16 Jahren wissen, hat sich aber nie getraut zu fragen. Zum Beispiel, was da eigentlich lief zwischen Adam und ihrem Bruder. Leo war immer ein ruhiger gewesen, vollkommen zufrieden, auch mal irgendwo still mit einem Buch zu sitzen und zu lesen. Klar, er hatte ein paar Freunde, aber wenn die mal keine Zeit hatten, war es für ihn auch nicht so schlimm gewesen. Für Caro, wenn sie nicht jeden Nachmittag mit einer Freundin abhing, hatte es sich ein bisschen so wie Weltuntergang angefühlt. Dann hatte sie Wind bekommen von Leos Problemen in der Schule. Sie war ja schließlich auf dem gleichen Gymnasium, nur ein paar Stufen über ihm, als es angefangen hat. Leo hat was gesagt, was er nicht hätte sagen dürfen, hatte sie gehört. Ein paar Typen aus seiner Stufe hatten ihn festgehalten und verprügeln wollen. Aber war ja nicht so schlimm, der seltsame Schurk hatte sich ja drum gekümmert. Das war das erste Mal, dass Caro von Adam, dem seltsamen Schurk, gehört hatte. War natürlich klar, dass sie Leo hatte ausfragen wollen. Sie war gleich nach der Schule nach Hause gefahren und hatte gewartet. Aber Leo war nicht nach Hause gekommen, nicht direkt, so wie sonst. Erst als sie schon am Abendbrottisch gesessen hatten, war er durch die Tür geschneit und hatte eine Entschuldigung gemurmelt, dass es so spät geworden war. Ihn vor Mama und Papa nach dem komischen Schurk fragen wollte Caro nicht. Ihre Eltern waren klasse, aber die würden sicher noch mehr Fragen stellen, und das würde nichts bringen. Sie wartete, bis Leo nach dem Essen in seinem Zimmer Hausaufgaben machte. Caro hatte geklopft, obwohl die Tür offen war. »Alles okay bei dir?« »Klar«, hatte Leo einsilbig geantwortet, weiter auf sein Heft vor ihm gestarrt. »Sicher? Ich hab da heute was gehört«, hatte Caro nachgehakt. Ihr Bruder blieb stumm, rollte den Stift zwischen seinen Fingern. »Wer ist denn der seltsame Schurk?« »Ist halt Adam«, hatte Leo geantwortet, mit den Schultern gezuckt und damit das Gespräch für beendet erklärt. Danach hatte er Adam ab und zu mal wieder erwähnt, meistens, wenn es darum ging, was er am Nachmittag gemacht hatte. War bei Adam, hatte er dann genuschelt, noch ruhiger und zurückgezogener als zuvor. In der Schule hatte Caro dann die Ohren gespitzt, sich umgehört über den seltsamen Schurk und ihren Bruder. Die beiden waren immer zusammen, zwischen Klassen, auf dem Pausenhof, nach der Schule. »Bring den Adam doch mal mit«, hatte Mama angeboten, »zum Essen oder am Wochenende.« Leo hatte nur den Kopf geschüttelt. »Darf er nicht.« »Oh, wieso das denn?« »Ist halt Adam.« »Ah, dein Freund von früher«, sagt Caro jetzt, mehr als 15 Jahre später, und ihr Abendessen sieht plötzlich super interessant aus. Aber Leo davon zu überzeugen, dass sie nicht gerade vor Neugier platzt, gelingt ihr nicht. Er wirft ihr diesen Blick zu, den sie von sich selbst ziemlich gut kennt. Mit dem bedenkt sie ihre Schüler, wenn die mal wieder versuchen, ihr irgendeinen Mist zu erzählen. Aber sie sieht den Blick nicht, ist ja immer noch voll auf ihr Essen konzentriert. »Der Traurige«, kommentiert sie, als Leo von sich aus nichts mehr sagt. »Willst du mir nicht endlich mal erzählen, was damals los war?« Die Frage kommt vermutlich viel zu spät, hatte schon vor einer Ewigkeit gestellt werden müssen. Aber jetzt passt es halt nun mal. Und so wie Leo guckt, scheinen ihre früheren Vermutungen vielleicht gar nicht so abwegig gewesen zu sein. »Was soll los gewesen sein?« Leo stellt sich dumm, als ob sie ihn nicht schon sein ganzes Leben lang kennen würde. Jetzt war es an ihr, Leo mit dem No-Bullshit-Blick zu bedenken. Für einen Moment starren sie sich nur an und ihr Bruder schweigt weiter. Sie erinnert sich daran, wie es war, als Adam verschwunden ist, wie sehr Leo sich zurückgezogen hat. Damals hat er sich rausgeredet, hat gesagt, er müsse fürs Abi lernen und irgendwie haben sie alle ihn damit durchkommen lassen. Entschlossen, diesmal nicht so leicht aufzugeben, greift sie nach seiner Hand. Er soll wissen, dass sie hier ist für ihn. »Warum redest du da nie drüber?« fragt sie in einem Ton, den sie normalerweise für Schüler bereithält, bei denen sie weiß, da stimmt etwas nicht zu Hause oder in der Clique. »Du frisst das alles in dich rein, Leo. Red mit mir«, fordert sie ihn auf. »Adams Vater hat ihn gequält«, blasst es aus ihm heraus. »Ich meine, so richtig.« Caro beobachtet, wie sein Blick unscharf wird. Leo abdriftet in irgendwelche Erinnerungen, zu denen sie ihm nicht folgen kann. Seine Stimme ist belegt mit Wut und Trauer und Verzweiflung, als er widerspricht. Seine Augen bleiben trüb. »Der hatte richtig was vor mit ihm«, erzählt Leo weiter. »Der wollte so eine Art Elite-Soldaten aus ihm machen.« Caro stutzt. Sie hatte ja mit vielen Dingen gerechnet, vielleicht damit, dass Adams Vater ein Problem mit der Beziehung zwischen Leo und seinem Sohn hatte, Strafen bei schlechten Noten oder so, aber nicht damit. Leo wird in seinem Stuhl ihr gegenüber ganz klein. Er ist jünger als sie und sie hat sich immer auch ein bisschen verantwortlich gefühlt für ihn, so als große Schwester, aber er war immer größer als sie, vor allem nach seinem Eintritt in den Polizeidienst. Aber jetzt ist er ganz klein und sie sieht wieder ihren schlaksigen Bruder in Jeansjacke und mit zotteligen Haaren vor sich. »Und ich konnte ihm nicht helfen.« Leos Stimme bricht und Caro hat keine Ahnung, was sie tun kann. Sie fragt, ob es irgendwas gibt, wie sie helfen kann, ihm oder Adam, was sie denkt, dass jetzt passiert. Leo zuckt die Schultern. »Ist halt Adam.« Sie behält Leo im Auge im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Geht sicher, dass sie ihn mindestens alle 2 Wochen mal sieht. Er scheint ein bisschen offener, aber die Ringe unter seinen Augen werden tiefer und tiefer. Sie sieht ihn auch mal mit Adam, als sie Leo Mittagessen ins Büro bringt, das Mama ihr für ihn mitgegeben hat. Im Präsidium sieht sie Leo halb sitzend, halb stehend an einen Tisch lehnen, ein anderer Typ neben ihm. Adam, schießt es ihr durch den Kopf, auch wenn sie ihn auch vor 15 Jahren wahrscheinlich nicht auf der Straße erkannt hätte. Aber so wie die beiden da stehen, ihre Schultern oder Hüften sich berühren, sie sich synchron miteinander bewegen, sie kann nichts hören, aber sie würde wetten, dass sie gegenseitig ihre Sätze beenden. Leo sieht sie durch die Scheibe und sie winkt zurück. Adam runzelt die Stirn und folgt Leo mit fragendem Blick, als der den Raum verlässt. Sein Ausdruck wird noch finsterer, als Bruder und Schwester sich umarmen und Caro ihm die Tupperschüssel in die Hand drückt. »Super, danke dir«, sagt Leo, aber er ist schon wieder halb umgedreht. »Sorry, ich muss wieder rein, der Fall...« »Schon klar«, erwidert Caro, »ich muss auch wieder los.« Leo lässt sich von ihr noch einen Kuss auf die Wange drücken und dann war's das auch schon. Sie bleibt noch einen Moment stehen, schaut zu, wie Leo zu seinem Kollegen zurückgeht. Er hebt die Schüssel an, wie um zu erklären, was gerade passiert ist. Caro verkneift sich ein Schmunzeln, als Adam, sichtlich erleichtert, seine steife Körperhaltung aufgibt und relaxt. Sie kann nicht anders, als sich wundern, ob sie vielleicht doch recht hatte mit ihren Vermutungen damals, dass da mehr war zwischen Leo und Adam. Caro kann aber nicht fragen. Ist ja Adam. Caro beobachtet weiter, sorgt sich, als die Augenringe nicht verschwinden. Das Einzige, was ihr ein bisschen perfide Beruhigung verschafft, ist, dass Adam, als sie ihn ein weiteres Mal sieht, genauso beschissen aussieht wie Leo. Vielleicht sogar noch mehr. Mama spricht Leo beim Sonntagessen auf Adam an, sagt mal wieder, er solle ihn doch mal mitbringen. Leo zuckt nur mit den Schultern und beginnt mit Papa ein Gespräch über Fußball. Als sie im Beifahrersitz mit ihrem Bruder zurück in die Stadt fährt, brennen ihr immer noch 1000 Fragen unter den Nägeln. Leo erzählt von der Arbeit, von seinen Kollegen und vor allem von Adam, aber nichts Privates. Sie weiß immer noch so wenig über den Partner ihres Bruders wie damals über den seltsamen Schurk. Ist halt Adam. Der große Knall kommt und Adam wird des Mordes an seinem Vater beschuldigt. Sie hört es von einem Freund, der einen Bekannten hat, der bei der Polizei arbeitet. Caro wäre am liebsten sofort zu Leo gefahren, aber die weiß, dass sie jetzt keine Chance bei ihm hat. Adam geht vor. Ist ja schließlich Adam. Ein paar Tage später liest sie über die Sache in der Zeitung, beim Frühstück, und sie muss ihren Kaffee in die Spüle kippen, weil sie ihn nicht runterbekommt. Sie ruft Leo an, erreicht aber nur seine Mailbox. Caro wartet einen Tag, dann reicht es ihr und sie fährt nach der Schule zu Leos Wohnung. Sie hat einen Schlüssel für Notfälle und wenn das hier nicht als Notfall zählt, dann weiß sie auch nicht. Der Flur hinter der Eingangstür ist leer, aber neben Leos feinsäuberlich platzierten Schuhen liegt ein zweites Paar, dreckig und einfach so dahingeschmissen. Sie geht ins Wohnzimmer und will schon nach ihrem Bruder rufen, aber dann fällt ihr Blick auf die Couch und statt auf sich aufmerksam zu machen, dreht sie um und verlässt die Wohnung ohne ein Wort. Sie hat Fragen, immer noch eine Menge davon. Aber sie ist beruhigt. Natürlich hat Leo ihn mit zu sich genommen. Damit hätte sie rechnen können. Wahrscheinlich würde er versuchen, ihn so lange da zu behalten, wie er kann. Vielleicht hätte sie auch damit rechnen sollen, Leo und Adam schlafend auf einer Couch zu finden, die für zwei erwachsene Männer mehr als nur ein bisschen zu klein ist. Aber Arm in Arm scheint es zu gehen, und sie hat Leo schon lange nicht mehr so zufrieden gesehen. Aber es ist ja auch schließlich Adam. Und Adam ist bei ihm, also ist alles gut.